Die Zeitung Rodongshimun vom 24. Juli brachte einen Kommentar mit dem Titel »Eine dumme Tat der südkoreanischen Beamten«. Im Kommentar hieß es, »In jüngster Zeit besuchte der UNO-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea und seine Begleitung Seoul. Bei Gesprächen mit ihnen redeten die südkoreanischen Beamten wie Außenminister und Vizevereinigungsminister von der Menschenrechtslage von Nordkorea und der Zusammenarbeit mit der Völkergemeinschaft und verleumdeten dabei die DVJK.« Die südkoreanischen Machthaber, die durch den gelungenen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fasong 14 in die Sackgasse geraten sind, führen wiederum die Menschenrechte im Norden im Munde und führen eine heimtückische Menschenrechtskampagne gegen die DVJK. Aber es ist eine dumme Tat, die keinerlei Nutzen bringt. Südkorea ist eben eine Menschenhöhle, die die größten Menschenrechtsprobleme in der Welt hat. Wenn die südkoreanischen Beamten wirklich Interesse für Menschenrechte haben, sollten sie sich vor allem um die Lösung der eigenen Menschenrechtsprobleme bemühen. Die südkoreanische Regierung lehnt die Forderung der DVJK zur sofortigen Repatriierung ihrer Bürgerinnen, die im Ausland entführt und nach Südkorea verschleppt wurden, hartnäckig ab und halten diese zwangsweise zurück. Das ist eine extreme Menschenrechtsverletzung. Die südkoreanische Regierung soll mit der unreinen, heimtückischen Menschenrechtskampagne gegen die DVJK unverzüglich aufhören und die DVJK-Bürgerinnen, die ungerechterweise zurückgehalten sind, sofort zurückschicken.